Herzschlag. Tod aus Freude. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Unsinn, der Tod schreibt sie. Auch wenn sie ein heruntergekommener Trunkenbold, einen lassener Rektor wie ich erzählt, auch wenn wir Güllner eine traurige Rolle dabei gespielt haben, eine klägliche Rolle. Aber wir bildeten nur einen Hintergrund für sein mutiges Sterben. Denn er war ein Held, der gemischt war an Krämer. Das ist mir plötzlich aufgegangen, damals, als ich ihn so da liegen sah. Ein Held, wie jene, von denen ich mit meinen Schülern las, so wie sie Sophokles beschrieben hat und die anderen Tragödienschreiber. So dachte ich damals. Und als dann die alte Dame sich zum letzten Male zeigte auf der Mordbühne des Goldenen Apostels, da kam sie, um ihn wie einen Helden wegzuführen. Weil nur das arme Güllen würdig war, einen solchen Helden zu besitzen. Und nicht mehr das heutige, das reiche Gülden. Ach. Ein Steinhäger. Ein Steinhäger. Bringt ihn her. Deckt ihn auf. Deckt ihn wieder zu. Tragt ihn in den Sarg. Lasst die Koffer packen. Wir fahren nach Capri und dann weiter. Bürgermeister. Gnädige Frau. Hier. Der Scheck